20 Uhr 1, Nachrichten des ratlosen Dienstes. Von den Kämpfen des gestrigen Tages an der Ostfront liegen beim Oberkommando der Wehrmacht folgende Meldungen vor. An der kaukasischen Gebirgsfront waren trotz strömenden Regens deutsche und rumänische Sturmtruppen erfolgreich und brachten Gefangene ein. Im Ostkaukasus stürmten die deutschen Truppen findig im harten Kampf wichtige Bergstellungen, die von den Bolschewisten zäh verteidigt wurden. Die Gegenangriffe des Feindes brachen zusammen. Ein nächtlicher Einbruch in die deutschen Stellungen konnte im Morgengrauen nach Hartnitz werden. Nördlich des Terek haben zwei deutsche Kampfgruppen feindliche Kräfte eingeschlossen und zerschlagen. Zwischen Wolga und Don setzten die Bolschewisten ihre Angriffe in Bataillonsstärke, teilweise mit starker Panzer- und Artillerieunterstützung fort.